Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohne-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerd-nerd-nerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Ach, Schlürf. Hast du wieder mit deinem Kaffee geplört? Nicht? Ich sag da jetzt mal nichts zu. Eigentlich war ich das, aber ich sag das nicht. Ich will dich ja vor deinen Hörerinnen und Hörern nicht in Misskredit bringen. Kann doch jeder wissen, dass ich tollpatschig bin und immer überall gegenstoße. Das ja, das stimmt. Kann ich ja mit leben. Ich kann ja Schwäche eingestehen. Ich bin ja ein Mann, stehe zu meinen Schwächen. Das ist wichtig als Mensch. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Mhm. Genau. Apropos Schwächen, lass uns über den Film reden. Cross the Rainbow Bridge of Asgard, where the booming heavens roar. You'll behold in breathless wonder the God of Thunder, mighty Thor. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin Steffen, ich bin der Nerd und bei mir, mit mir, wir sind ja gemeinsam hier, ist auch die Kati. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 1. November. Wir waren gestern Abend in Thor, Tag der Entscheidung. Furchtbarer deutscher Titel. Das war so ein bisschen so die kognitive Dissonanz in meinem Körper, in meinem Kopf, ja. So ein bisschen, wo klar war, okay, wir gucken den Film in OV, aber trotzdem Tag der Entscheidung oben auf dem... Ja, ja, und obwohl dieser Titel erst kommt, nachdem schon eine Weile gelaufen ist, ja, und man Ton hatte, habe ich gedacht, oh scheiße, sitzen wir doch in der deutschen Version. Vielleicht alles danach auf Deutsch. Es hat einen Moment gedauert, also weil dieser Titel einfach so blöd ist. Ja, es ist unfassbar. Dass es einen Moment gedauert hat, in dem Moment, dass dieser Titel eingeblendet wurde, bis ich gedacht habe, nee, ich habe ja schon auf Englisch, die Leute reden dann, alles gut. Also ich habe mich auch gefragt, warum haben sie den dann dabei nicht gelassen, und Marvel muss sich dann wohl auf Facebook auch dazu geäußert haben und sagte wohl irgendwie, ja, es hat lizenzrechtliche Gründe, wo ich denke, mein Gott, dann soll Disney mal 5 Euro in die Hand nehmen und die Lizenz kaufen. Das ist doch furchtbar, dieser Titel, Tag der Entscheidung. Also ein Tag der Entscheidung, mache ich jetzt ein Sparbuch auf oder nicht? Tor auf der Sparkasse. Nehmen hier mein Knacksklub. So, das ist für mich Tag der Entscheidung. Oder ob ich jetzt in den Sportverein eintrete, ich weiß es nicht. Nee, das ist also viel zu wenig. Tag der Entscheidung, keine Ahnung. Ja. Also vor allem, weil Ragnarok ja auch so ein mythischer Begriff ist. Also dass man sowas überhaupt, weiß ich nicht, lizenzieren kann. Wahrscheinlich oder in der Kombination mit Thor, also es lizenziert, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, also vermutlich. Das, ja, also das Markenrecht und Lizenzrecht ist mir absolut unbekannt. Mhm. Aber so, ich habe für diese Titel einfach nur Unverständnis, das ist leider so. Aber von Anfang an, ja. Wahrscheinlich werden wir für jedes Mal, wenn wir in diesem Podcast Ragnarök sagen, abgemahnt und müssen Geldstrafe zahlen oder sowas. Macbeth, ach nee. Das war der andere. Das ist aber nicht so weit weg von Ragnarök. Stimmt. Ja, auch alle. Ja, nimm mal nicht so viel hervor. Mhm. Ist der neueste Marvel-Film, wie gesagt, seit gestern im deutschen Kino in Großbritannien, glaube ich, letzte Woche schon gestartet, und Amerika, ich glaube, auch erst nächste Woche, nicht mal diese. Oder auch dieses Wochenende, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir kriegen es mal wieder erheblich früher als die Amerikaner. Wahrscheinlich, und da haben wir uns gestern drüber unterhalten mit dem Christopher von den Kulturpessimisten, schönen Gruß, der war mit. Der sagte auch, also die wollten wahrscheinlich irgendwie die Feiertage mitbekommen, weswegen der eben auch schon am Dienstag gestartet ist, am Reformationstag. Witzigerweise, den zweiten Thor haben wir auch an Halloween geguckt damals. Der lief da auch schon, ja. Das ist jetzt ein paar Jährchen her, aber da waren wir auch an Halloween im Kino. Spooky. Ja. Ja. Sollen wir mit einer Zusammenfassung anfangen? Ja, ich fange mal mit der Story-Zusammenfassung an. Also, David Banner arbeitet in einem Labor und ist dann in so einer Maschine zugange, und dann passiert so ein bisschen Shenanigans. Schatz, lass mich die Zusammenfassung machen. Ich kann das. Okay. Und dann kommt Donald Blake vorbei, der im Eis einen Hammer gefunden hat, und kriegt mit, dass der Hulk in diesem Labor unterwegs ist. und ruft dann mit seinem Stock, ruft er dann Thor, und Thor und Hulk kämpfen dann gegeneinander. Nee, Moment, das war der erste Thor und Hulk-Film. Schatz, oh. Ich wollte gerade fragen, neben wem ich gestern im Kino gesessen habe. Du warst es offenbar nicht. Nein, das war der erste Thor-Film aus den 80ern, glaube ich. Es gab nämlich schon mal Thor und Hulk zusammen. Darf man sich mal angucken. Großer Spaß. Nein, wie ist das denn? Thor kommt, glaube ich, irgendwie von seiner, vom Kampf gegen Surtur, wie heißt der da genau auf Deutsch? Satan? Ist schon so ein bisschen. Schon, aber das ist halt auch eine mythische Figur. Und der Schurke verspricht ihm so, ja, das Ragnarok wird passieren und dies und das, und ich muss nur das Feuer der Ewigkeit haben oder das ewige Feuer haben. Um meine Monobraue zu entzünden. Genau. Hör auf, nimm das mal ernst. Entschuldigung. Und Thor sagt, ja, kriege ich wohin, es gibt kein Ragnarök, und ich verhindere das ja damit, indem ich dich töte, bla bla. Nimmt den Typen auseinander, kehrt zurück nach Ragnarök. Kehrt zurück nach Asgard, wo Odin augenscheinlich sich gerade irgendwie so ein Lustspiel vorführen lässt, woraufhin Thor dann auch so ein bisschen auch genug kriegt langsam und so diesen dieses Spiel, was Loki da mit ihm treibt, also noch aufdeckt vor allen Leuten und ihn dann also mehr oder weniger dazu bringt, auch wieder dann in Vorschein zu treten. Also er hatte sich am Ende des zweiten Teils für Odin ausgegeben, um eben seinen angeblich rechtmäßigen Thron dann eben besteigen zu können. Also Loki ist ja nur adoptiert von Odin. Also eigentlich wäre Thor der rechtmäßige Nachfolger. Aber Odin ist eben irgendwann im zweiten Teil ist er verschwunden. Und Loki ist irgendwie der Meinung, er müsste diesen Platz eben einnehmen. Und deswegen hat er sich als Loki, als Odin ausgegeben, so rum. Und hat eben in der Zeit Asgard regiert. Und die beiden wissen eben nicht, wo Odin ist, und gehen auf die Erde, um so ein bisschen nach Informationen zu suchen, weil die wissen grob, okay, Norwegen hätte Thor gehört. Also naja, Loki hat ja Odin tatsächlich aktiv zurückgelassen in diesem Seniorenheim, das aber abgerissen wird. Genau, dieses Seniorenheim oder irgendwie. Also sie kommen da hin und Loki sagt, ich habe den wirklich hier zurückgelassen. Und du siehst halt so eine riesige Abrissbaustelle, und Thor fragt so, hier auf dem Bürgersteig oder hier in dem Haus, das gerade abgerissen wurde? Genau. Und also die unterhalten sich noch einen Moment, und Loki verschwindet dann plötzlich in so einem Feuerkreis. Es bleibt nur so ein Zettelchen mit einer Adresse zurück. Thor geht dann dahin oder wird mehr oder weniger hintransportiert und muss eigentlich gar nicht mehr großartig was machen. Findet sich dann in den Kämmern von Dr. Strange wieder, der hier einen kurzen Auftritt hat. Über die Szene haben wir auch noch zu reden. Und Dr. Strange sagt ihm dann, also er möchte die Erde in irgendeiner Art und Weise frei von anderer Magie behalten und möchte einfach dafür sorgen, dass Odin dann auch von der Erde verschwindet. Und nach so ein bisschen hin und her zusammen mit Loki und Thor schickt er die beiden eben dann tatsächlich nach Norwegen, wo Odin auf so einer Felsklippe sitzt und ins Meer guckt, in so einem Fjord, hätte ich jetzt fast gesagt, sitzt. Und ins Meer guckt und so ein bisschen wehmütig kurz vorm Ableben ist und so sein Erbe weitergibt und auch noch eben erklärt, ach ja, übrigens, ihr habt noch eine Schwester, die aber nur davon zurückgehalten wird, dass ich lebe, und Odin stirbt dann vor deren beiden Augen, und in der Sekunde, wo er also weg ist, kommt dann auch Hela, die Schwester, gespielt von Kate Blanchett übrigens, wunderbar, dann zurück und fängt den Krieg gegen Asgard an. Macht doch erstmal Mjölnir kaputt. Macht erstmal Mjölnir kaputt, und auf dem Weg durch den Bifrost werden Loki und Thor im All verstreut. Zumindest wirkt es im ersten Moment so. Also Loki geht als erster verloren, und Thor geht dann so aus diesem Slipstream, hätte ich jetzt fast gesagt, aus diesem Wurmloch so heraus und landet dann auf irgendeinem fremden Planeten mit in so einer Weltraumschutzstelle, wo er dann zum Collector schlussendlich kommt, also wird von Valkyrie, auch eine Marvel-Figur, aufgelesen, die so ein bisschen so eine Kopfgeldjägerin, weiß ich gar nicht, aber auch eher so eine Headhunterin ist, so in dem Sinne, so neue Kämpfer eben in diese Arena zu bringen, wird dann vom Grandmaster, gespielt von Jeff Goldblum, als Gladiator eingesetzt, kann sich da dann befreien, währenddessen währenddessen Hela schon anfängt, Asgard zu übernehmen. Mhm. Man hat ab da so zwei so Erzählstränge, die nebeneinander herlaufen. Das ist einmal Hela, die nach und nach eben Asgard einnimmt. Und auf der anderen Seite Thor, wie er versucht, also mit der Hilfe vom Hulk, den er auf diesem Planeten trifft, / Bruce Banner, eben versucht, auch wieder zurückzukommen. Genau. Und ja, das große Finale ist dann im Grunde genommen die große Schlacht auf Asgard. Und da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal im Einzelnen zu, wie das funktioniert. Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen die Lernkurve, die die Figuren zum Teil, oder die Entwicklung, die Figuren zum Teil auch machen. Genau. Also Loki, ich weiß gar nicht, hast du, glaube ich, gerade gar nicht gewinnt, ist auch auf diesem Planeten gelandet. Genau, genau. Auf Zatar und nicht als... Ich glaube, Sakaar hieß der. Sakaar? Wie auch immer. Ja. Nicht als Futter oder Krieger wie Thor, sondern... ziemlich so mitten in der wohlhabenden Gesellschaft und hat sich auch direkt mit dem Grandmaster angefreundet, genau. Und ist da so ein bisschen so der... Wie seine Art ist. Genau, der neue Sunny Boy an der Seite. Der ist aber irgendwie schon 2 Wochen da und Thor sagt, ich bin gestern erst angekommen, genau. Oder so, weil durch diese Zeitverschiebung... Diese Einstein-Rosenbrücke ist, genau. Halt irgendwie so ein bisschen mit eigenen Gesetzen versehen. Genau. Genau, ja. Ja, Hui, war der Film bunt. Das ist ein Aspekt, aber den möchte ich vielleicht nochmal nach hinten anstellen, okay. Weil sich daraus eventuell eine andere Diskussion ergeben könnte. Ich hatte das Problem bei Guardians of the Galaxy 2 schon. Mhm. Der Film war mir zu albern. Ja. Ja. Viel zu albern. Und ich fand jetzt Thor gestern, ich fand den nicht immer witzig. Also das Kino hat sich zum Teil wirklich beömmelt und ich habe da gesessen und mit den Schultern gezuckt. Also entweder, weil es nicht mein Humor ist oder weil ich es nicht mehr haben kann, dass einfach diese Witze im Minutentakt kommen. Ja. Das hat noch nicht so Sitcom-Niveau, wo so im Sekundentakt die Pointen kommen, aber wo du merkst, okay, dieser Dialog baut wieder auf einen Witz hinaus, wieder auf einen Gag und wieder kommt ein blöder Spruch und noch mehr Slapstick. Ich hätte mir gestern einfach phasenweise gewünscht, der Film wäre ein bisschen ernster, ein bisschen düsterer. Wir haben sehr, sehr viel verschenkt. Das ging mir auch tatsächlich relativ schnell so. Kate Blanchett, großartig besetzt, finde ich. Mhm. Aber auch da, es ist so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, es ist ein Kinderfilm geworden. So. Wir machen ihn lustig genug, dass er nicht mehr bedrohlich ist. Wir bauen überall Slapstick und Humor und witzige Gags oder billige Gags ein, um ein bisschen zu vertuschen, dass diese Göttin Hela weit mächtiger ist als Thor am Anfang. Ja. Also einfach nicht besiegbar ist, was sehr bedrohlich ist. Weil du denkst so, okay, Thor hat bisher immer alle retten können. Manchmal mit Hilfe der Avengers, manchmal ohne. Aber scheiße nochmal, die ist jetzt einfach mal fies und finster und echt gruselig. Und das geht verloren, weil dieser ganze Film sehr klamaukig ist. Und da kommt das Bunte, glaube ich, ein bisschen dazu. Also das unterstützt das Ganze noch ein bisschen. Es ist sehr, sehr farbig, sehr schrill, sehr bunt. Das mag Konzept sein für diesen komischen Gladiatorenplaneten. Das schenke ich denen, wenn da der ganze Weltraum vor, dann landet der in allen Farben da. Das schenke ich, dass der bunt ist, bitte. Aber das geht halt schon vorher los, dass der so bunt ist. Und das fand ich, da haben sie viel verschenkt, wo ich den Eindruck hatte, sie haben auch ihre eigene Story, ihre eigene Figur nicht mehr so richtig ernst genommen. Die haben ihre eigenen Figuren sabotiert dadurch, weil du hast irgendwann den Kontrast, also überall da, wo Thor unterwegs ist, ist es bunt und ein buntes Raumschiff und bunte Charaktere. Und wie gesagt, das Visuelle kommentiere ich gleich, gegen Ende vielleicht oder irgendwann später, ob ich es gut finde oder schlecht. Aber dann versuchen, den Kontrast herzustellen in den Szenen mit Hela, wo sie das aber auch nicht wirklich hinkriegen. Also A, funktioniert dieser Kontrast nicht, weil irgendwann treffen diese beiden Handlungsstränge aufeinander und dann ergibt sich da ein unheimliches Mischmasch, also stilistisches Mischmasch vor allem, auch ein tonales Mischmasch in der ganzen Ansprachshaltung. Aber man hat eigentlich das Gefühl, man guckt so, weiß ich nicht, so eine Serie, wo immer zwischen 2 Handlungsorten hin und her oder eigentlich sogar zwischen 2 Serien hin und her geswitcht wird. Also drückst einfach weiter und dann ist da plötzlich so ein Götterdrama und auf der anderen Seite irgendwie so eine knallbunte Comic-Komödie. So, das war einfach insgesamt, diese beiden Handlungsstränge passten für mich nicht zusammen, wurden am Ende auch nicht vernünftig aufgelöst. Kommen wir vielleicht dann auch später nochmal zu, warum. Und ich fand den Film, und ich muss das ganz ehrlich sagen, also Wir haben den Christopher gestern auch nochmal gefragt, ganz kurz, ohne zu viel zu sagen. So, ich dachte, Daumen runter, Daumen hoch. Und er sagte, ja, wäre einer der besseren Marvel-Filme. Bis zum allerersten Auftritt des Hulks fand ich den Film unerträglich. Ich habe mich geärgert, da zu sitzen, weil ich dachte, was ist das für ein langweiliger Kack? Das war uninteressant. Also noch ein Gag und noch ein Gag und noch ein Gag. Es hat einfach irgendwo an einem Austauschfunk gefehlt. Ja. Also auf der einen Seite war am Anfang extrem sprunghaft, was mich geärgert hat. Also du hast erst Thor in dieser Lava-Höhle, wo auch wieder Gag. Und ich dachte, komm, ich habe das jetzt, ich weiß, dass er sich da dreht. Ist in Ordnung, hör auf, es reicht. Macht's nicht nochmal. Ihr habt nicht genug Zeit, das so lange zu machen, bis es wieder witzig ist. Hört auf damit. Ne? Und dann drehte er sich wieder und wieder und wieder und machte dann so diesen witzigen, lustigen Schlagabtausch. So, ja, da waren gute Gags dazwischen. Ich habe auch gelacht. Keine Frage. Aber eben nicht jeder hat für mich gezündet. Ja. So, und für die Menge, die da war, die nicht gezündet hat, muss ich leider sagen, also diese Regel, wir machen so viele Witze, für irgendwen wird schon was dabei sein. Mhm. Das ging für mich nicht auf, weil einfach 80% der Witze fand ich einfach nur dumm. Ja. Also einfach nur unnötig. Und dann ist aber die nächste Szene, wie er auf Asgard ist, und dann ist aber die nächste Szene, sind sie in New York, und in der nächsten Szene sind sie in Norwegen, und in der nächsten Szene sind sie also innerhalb von einer Viertelstunde an 5 verschiedenen Orten, wo ich dachte so, hallo, ich komme nicht mehr mit. Was ist hier los? So. Schön zusammengefasst tatsächlich in der Szene mit Dr. Strange, wo es auch Thor so geht. Ja, also ne, Dr. Strange, der durch sein Sanctum Sanctorum da irgendwie hüpft und Thor immer wieder mitnimmt, bis Thor sich also wirklich übergeben muss und weil ihm so schlecht ist, auch von der Treppe kullert. Und ich habe da wirklich nur so facepalming gesessen und dachte so, ja, ist in Ordnung, reicht jetzt. Ja. Ne, ich komme nicht mehr mit, ist gut jetzt. Genau. Also mich hat tatsächlich am Antrag über weite Teile... Es wirkte ein bisschen wie die Marvel-Version von Takeshis Castle, Entschuldigung. Du hast so dieses Action-Play drin, so dieses, wir haben lauter irgendwie Battle-Contest, irgendwas. Thor gegen diesen Monobraue-Typen, so Thor, Thor gegen den Drachen aus dieser Unterwelt, Thor gegen die anderen Typen. Ja. Dazwischen immer wieder eingeblendet, nicht Heimdall, sondern den anderen Typen. Scourge. Als Wächter des Bifrost, der nicht blickt, dass Thor um Hilfe ruft und da raus will. Wo ich auch dachte so, ja, komm, hab's verstanden, nee, ist irgendwie auch doof und so. Und aber alles aufhören mit Gags. Du sollst immer drüber lachen, dass also der sich da rumprügelt mit irgendwas. Und das war so dieses... Und vor allem wiederholen sie halt in dieser Intro-Sequenz exakt das, was sie in Guardians of the Galaxy 2 gemacht haben. Dass du ein großes Schlachtfeld hast und das aber nicht aus der Perspektive desjenigen siehst, der da gerade kämpft, sondern aus der Perspektive des Hammers. So, ich dachte, hallo, ich habe das gesehen, das war eine Viertelstunde, gefühlt die erste Viertelstunde von Guardians of the Galaxy, wo man den ersten Kampf aus der Sicht von Baby Groot sieht. Ja. Das habe ich alles schon gesehen, wiederhol es bitte nicht nochmal. Es war da witzig, weil es neu war und witzig war und einfach auch eine andere Perspektive. Warum soll man es dann immer aus den Kämpfenden, aus der Sicht der Kämpfenden sehen? Also Baby Groot war sowieso so ein bisschen auch so, na, hier nimmt das mal, hier Merchandising, so, ne, aber es hat ja zum größten Teil funktioniert. Genau. Also dann, da wo es nicht funktioniert, hat es nicht funktioniert, hört euch einfach unsere Sendung zu dem Thema an. Aber ich dachte, hallo, ich habe das erst vor ein paar Monaten noch gesehen. Also das ist jetzt nicht nötig, mir das nochmal aufs Brot zu schmieren. Macht was Eigenes damit so. Und auch Scourge, der ich weiß gar nicht, so eine Figur in dem Film ist, so. Ja, über die Figuren reden wir vielleicht gleich nochmal. Also das ist auch so ein... Was ich auch echt schwierig fand, wenn du also diesen Sprung nach Asgard hast, nachdem er da aus dieser Unterwelt, welcher Welt auch immer, Helheim, Niflheim, was auch immer, keine Ahnung. Ich glaube, es ist Helheim, raus ist und nach Asgard kommt mit seiner Monobraue auf dem Rücken als... Trophäe. Ich kann ihn nur Monobraue nennen, Entschuldigung. Aber ist halt der Knochenkopf von dem Feuer, der... Genau, dieser komische Helm, Knochenkopf, irgendwas, genau. Auch da ist schon, und vielleicht war das Absicht, weil es eben nicht mehr Odin, sondern Loki ist, der da auf dem Thron sitzt. Aber Asgard ist albern geworden. Asgard hatte vorher eine gewisse Erhabenheit. Ja, es war bunt und golden und glitzernd in den vorherigen Filmen. Aber es hatte so diese Andeutung von göttlicher Erhabenheit. Und die war weg. Ja. Die war weg. Das war Disneyland Asgard. Ja. Nochmal eben vorneweg, wie gehabt, wir spoilern hier. Also jetzt kommt vielleicht ein bisschen spät die Warnung, aber jetzt ist ja jetzt auch noch nicht so viel passiert. Also ganz ehrlich, wir haben noch nicht so viel verraten. Also die Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben, waren noch alle im Trailer. Also so großartig war es jetzt noch nicht zu sehen. Also ab jetzt nochmal ganz klipp und klar, ich schreibe es vielleicht auch nochmal vorne dran oder sowas, aber Spoilerwarnung. Du hast halt Matt Damon in einer kleinen Cameo-Rolle. Ja. Wo ich auch dachte, so, das machst du nur für den Gag. Also das ist ja so. Ich habe da wirklich geguckt und der spielt dann die Rolle von Loki. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da noch jemand anderes daneben gesessen hat, der den Thor gespielt hat, aber die machen eben dieses kleine Lustspiel für Odin / Loki. Und die Rolle von Loki spielt in diesem Lustspiel eben tatsächlich Matt Damon. Wo ich auch gedacht habe, so, was ist das jetzt? Und das ist auch nur für den Gag, dass du einfach so denkst, ich meine auch, ich könnte es vielleicht nochmal nachrecherchieren, wenn du was sagst, dass ich Colin Firth gesehen hätte, aber ich recherchiere es nach. Ja, ich hatte tatsächlich an der Stelle, als du gezuckt hast und dachtest, war das Colin Firth, hatte ich kurz im Moment, ich hätte irgendwo im Hintergrund Daniel Brühl gesehen, wo ich auch, also ich habe im selben Moment gezuckt und dachte, du zuckst wegen Daniel Brühl, dann meintest du, war das eben Colin Firth? Ich dachte so, war er das nicht? Aber es sind viele Sachen eingebaut und das fand ich wirklich nervig, weil es auch zu Lasten der Geschichte geht, wobei die vielleicht einfach für die Macher selber so dünn aussah, dass sie gesagt haben, wir bauen mal viele Gags ein, damit es nicht auffällt. Es ist zu viel. Es ist halt wirklich einfach so dieses, dir wird ein Gag nach dem anderen serviert, du hast die immer gleiche Form von Schlagabtausch auch. Also du weißt auch, was dich erwartet. Es sind keine neuen Gags drin in dem Sinne. Klar habe ich Momente gehabt, wo ich drüber gelacht habe, die witzig waren. Ich habe beim ersten Mal, als er an dieser Kette hing und mit Sutu redete und sagte, oh, Moment, bis ich wieder zurückgedreht bin, ich habe gelacht. Beim zweiten Mal war es schon wieder so, ja, ist okay. Ich fand's sau witzig, als er diesen Unterweltdrachen da mit seinem Hammer fixiert hat, weil er ihm das Ding in den Mund geschoben hat und der dann einfach nicht mehr aufstehen konnte. Ja, das war, hatte witzige Stellen so. Ich hatte kurz Hoffnung, als sie dann, also als Loki und Thor in Norwegen sind und Odin finden, jetzt fangen sie sich vom Ton her, jetzt wird's auch ernst, weil jetzt klar ist, Thor sagt relativ zeitig, er hat so Träume von einem brennenden Asgard und Ragnarök und das will er aufhalten und so. Und ich sage, okay, jetzt fangen sie sich, jetzt wird's ernst, weil Odin gerade sagt, er stirbt jetzt und Hela kommt zurück und jetzt fängt Ragnarök an. Dachte ich, okay, jetzt fangen sie sich, jetzt ist das mit den Gags nicht komplett erledigt, aber sie schrauben es zurück und fokussieren sich darauf, eben diese Ragnarök-Geschichte zu erzählen. Und es passiert nicht. Wie hieß denn dieser andere irische Schauspieler? Vielleicht habe ich mich gestern noch einmal vertan. Ich meinte eigentlich, glaube ich, Colin Farrell. Colin Farrell ist... aber jedenfalls war das tatsächlich irgendwie, wo ich dachte... Das, da habt ihr den Punkt verpasst, wo es ernst hätte werden müssen oder ernster. Und als der Hulk auftauchte, wurde es richtig gut. Wobei ich fand, dafür, dass sie das im Trailer schon sehr viel gezeigt haben, haben sie es sehr auf die lange Bank geschoben, ihn zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe irgendwie so gedacht, so sobald er da mit diesem Grandmaster geredet hat und klar war, er wird Gladiator, es dauert ab da noch mal eine halbe Ewigkeit gefühlt, bis der Hulk auftaucht. Und ich weiß aber schon dank der Trailer, dass der Hulk auftaucht. Da ist kein Spannungselement mehr drin. Ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden. Mhm. Also mit Damon haben wir gesagt. Mhm. Das war die andere Figur, die da mitsteht. Der Typ, der den Odin spielt, ist Sam Neill. Der steht gleich mit da drin. Und Rachel House steht auch mit in der Szene. Oh. Und dann hast du noch Chris Hemsworth. Luke Hemsworth, den Bruder. Mhm. Der spielt noch irgendwie der spielt Thor, also ein eigener kleiner Bruder spielt Thor in der Szene. Deshalb? Ja, deswegen sah er ihm auch so ähnlich. Okay. Also da haben wir das schon mal geklärt. Und ich meinte, also es gibt diese eine Szene, wo das war der Moment, wo ich sagte, ist das Colin Farrell, nicht Colin Firth, Entschuldigung. Wo Hela jemanden eine Frau köpfen lassen möchte, opfern möchte, um rauszufinden, wo eben das Schwert ist. Und dann tritt jemand nach vorne und sagt, Moment, und das sah für mich eine Sekunde aus wie Colin Farrell, ein bisschen älter, ein bisschen dicker, war er offensichtlich nicht, weil dann steht er dabei, diese Cameos waren tatsächlich nur in dieser einen Szene, Sam Neill, Rachel House, Hemsworth und Matt Damon. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt mit den Cameos. Wobei, wenn wir gerade bei Cameos sind, Stan Lee Cameo? Ja, das kommt vielleicht unter dem Thema Bund nochmal. Alles klar, gut. Ich habe das Gefühl gehabt, und das hatte ich schon lange nicht mehr, dass das Gucken des Trailers im Grunde genommen den kompletten Plot verraten hat. Da war jetzt keine Wendung, keine Überraschung in diesem Film, die mich in irgendeiner Art und Weise überrascht hätte. Diese Gag nach dem Motto, hey, he's a friend from work. Das wäre eine Szene gewesen, wenn du im Kino gesessen hättest. Das wäre mega gewesen. Das wäre der Gag des Films gewesen. Mhm. Höhepunkt des Filmes. Und der ist durch die Trailer einfach versaut worden. Ja. Das ist so ein Trend, der sich leider seit ungefähr 5, 6, 7, 8 Jahren so ein bisschen auch immer weiter verstärkt. Dass je sprachlastiger so ein Trailer wird und gerade bei Komödien, dann hast du halt mal eben jeden Gag, jeden guten Gag in dem Trailer. Mhm. Das war ja der einzige Grund, warum ich Brügge sehen und sterben oder in Bruges den Film so furchtbar fand. Der wird ja überall gefeiert als düster und nihilistisch und dreckig und witzig. Ich habe halt den Trailer gesehen und der Trailer ist dreckswitzig. Das ist einer der witzigsten Trailer, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Und dann guckst du den Film und ist der aber relativ ernst. Dann haben die wirklich jeden einzelnen Gag in diesen Trailer reingeschnitten. Und ich habe nicht das bekommen, was ich haben wollte und war deswegen von dem Film enttäuscht. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich den Trailer nicht gesehen hätte und den Film so, ob ich den Film heute anders bewerten würde. Aber ich finde den Film einfach nicht gut und zwar genau deswegen. Mhm. Ich kann das halt deswegen erfahren, deswegen nachvollziehen. Und das hat, also diesen Trailer zu gucken von Thor oder 2, 3 Trailer davon zu sehen, hat mir den Film also wirklich versaut und zum Teil nicht komplett. Ja, aber wir klingen gerade sehr negativ und ich glaube, dass das sich am Ende noch ein bisschen relativieren wird. Ja. Also ich werde ab jetzt definitiv aufhören, Trailer zu Superheldenfilmen zu gucken. Also das war das letzte Mal. Ja, absolut. Weil das tatsächlich, also der Gag Friend from Work, der war wirklich gut. Ja. Ich kannte den auch aus den Trailern. Als der weg war, also der hat einfach nicht mehr so gezogen, war das Witzigste, was passiert ist, dass Hulk den Thor in der Arena so hin und her schleudert, wie er im Avengers-Film Loki hin und her geschleudert hat. Das fand ich sau witzig, muss ich sagen, weil Loki auch im Publikum sitzt und zuguckt und das feiert. Ja. Das konnte ich gut nachvollziehen. Als nicht Einzelkind. Sehr gut. Aber es war tatsächlich die haben viel verschenkt, dadurch, dass sie im Trailer wirklich, wirklich viel verraten haben. Und auch den ganzen Ton des Filmes im Grunde genommen vorweggenommen haben. Ja. Also wo einfach dann auch kein Twist, kein Turn mehr in irgendeiner Art und Weise eine Überraschung gewesen ist. Und das war so. Also das Erste, wo ich mich echt gefreut habe, war dann schon, als sie beim Ausbrechen sind. Hulk, Valkyrie, Thor und Loki, die zusammenarbeiten und Thor tatsächlich nicht drauf reinfällt, dass Loki ihn hintergehen will. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, eine Charakterentwicklung. Er ist nicht mehr der dumme, strahlende Held mit dem großen Hammer. In dem Moment, wo Loki sich eben dann so teilt, einmal das Hologramm von ihm selber, das Druckbild und dann seine eigene Person. Also du merkst in der Sekunde, okay, Thor hat es schon verstanden, geht ihm hinterher, haut ihm diesen Buzzer an den Hals. Den hat er schon vorher im Fahrstuhl. Genau. Es gibt vorher im Fahrstuhl so eine Szene, wo er ihm so auf den Rücken klopft. So, ah, okay. Hey, Pa. Und da hat er eben diesen Buzzer, dieses Elektroschock-Ding sich auf den Rücken gehauen, in der Erwartung, dass Loki ihn verraten würde. Und das ist halt auch ein Moment, den bewertest du anders, wenn du nicht weißt, was dann gleich kommt. Genau. So, so die beiden machen, also das ist auch ein Story-Arc, der seit dem ersten Thor-Film wirklich passiert, also da, oder vielleicht auch sogar schon seit Avengers passiert, dass Loki da so ein bisschen der Strippenzieher ist und die beiden sich einfach auch kennenlernen, Thor langsam versteht, dass das nicht einfach nur sein kleiner Bruder ist, sondern schon noch ein richtig mieses Arschloch. Und dass der sich eben nicht verändert. Das ist auch der Kommentar in der Serie, in der Szene, wo ganz klar ist so, na, du machst keine Charakterentwicklung durch, ich schon. Genau. Sondern du willst dich nicht verändern, ich mach das aber schon. Und das ist vielleicht auch so der einzige wirkliche Moment, den du nicht sehen kannst und dann auch die weitere Entwicklung der beiden zusammen nicht erwarten kannst, weil das geht ja dann auch weiter. Und das fand ich ganz spannend, weil es automatisch bei mir den Effekt ausgelöst hat, nach all den anderen Superheldenfilmen vorher, in denen Thor auftauchte, die ich gesehen habe. Er wirft ja dieses Controller-Stück, mit dem man diesen Buzzer aktivieren kann. Er lässt diesen Buzzer aktiviert und wirft ihn so ein ganzes Stück weg von Loki. Und geht aus dieser Szene raus und denkst so, boah, was ein Arsch. Was ist aus dem strahlenden Held geworden? Auf der anderen denkst, war dann aber so der nächste Gedanke so, ja, scheiße, aber Odin ist tot und er muss jetzt einfach mal, wenn er diesen Thron haben will und wenn er Asgard beschützen will, dann muss er halt manchmal auch ein Arsch sein und harte Entscheidungen treffen. Und ich find vor allem gerade, es gibt so diese eine Szene, die erzählt ja, glaube ich, irgendwann, dass Loki ihn mal hintergangen hätte, weil er sich eine Schnecke angeguckt hat. Was, glaube ich, aus der Mythologie auch stammt, diese Szene. Nach dem Motto, oh, Loki hat da eine Schnecke platziert, Thor hat sie sich angeguckt, weil er so ein Schneckenfan ist. Und dann hätte er ihn eben erstochen oder angestochen. So, genau. der hat einfach auch kapiert, dass er dem Typen nicht vertrauen kann, ja, ein Stück weit. Und genau. So das ist so dieses, also bei erstbester Gelegenheit, der spielt ihm halt nicht nur einen Trick und das sind nicht nur so, ha, du hast mir ein Messer in die Brust gerammt und das heilt ja alles wieder, wir haben ja genug Zeit, das ist es halt. Mhm. Sondern das geht ihm halt tatsächlich als Leder. Also das ist ja halt wirklich, es geht halt wirklich um alles ein Stück weit. Und genau. Der hat einfach begriffen, dass das also mit Loki zusammen nicht funktioniert. Ja. Was waren noch, also ich habe noch ein, zwei andere Kritikpunkte, bis wir zum Bund kommen. Bund wird, glaube ich, tatsächlich so meine Hauptdiskussion, bevor wir auch sagen, was gut war. Ein Kritikpunkt, den du mir vielleicht widerlegen kannst, weil es aus den Comics kommt, was mich echt genervt hat, ist, dass Valkyrie keinen Namen hat. Weil Valkyrie ist im Zeichen seine Berufsbezeichnung. Mhm. Und ja, sie ist die letzte ihrer Art, was wir erfahren im Film. Es ist trotzdem, sie hat keinen Namen. Also mir ist es nicht bewusst, dass sie einen Namen hätte, dass sie jemals mit dem Namen angesprochen würde. Ja. Thor spricht sie an mit Hey Duda, klar, weil er sie nicht kennt, dann entdeckt er eine Tätowierung oder eine Muttermal oder wie auch immer, so eine magische Einfärbung am Arm, dass sie eine Valkyrie ist und sagt, hey, du bist ja eine Valkyrie und bla und komm, wir müssen Asgard retten. Aber sie kriegt keinen Namen, sie stellt sich nicht vor mit Namen. Warum auch? Weil sie nimmt ihn ja erstmal als Gefangenen wahr oder als potenzielle Geldquelle, weil sie ihn verkaufen kann an die Arena. Sie kriegt keinen Namen, sie hat nur eine Funktion. Sie ist ziemlich geil als Kämpferin. Also sie hat so diese Badass-Rolle, die sie so hat, die hat mir schon sehr gut gefallen, weil sie einfach richtig austeilt. Und also um das abzukürzen, du hast recht, im Film bekommt sie keinen Vornamen und ja, das ist eher der Titel, den sie dann behält. Also in den Comics ist sie halt Brunhilde. Okay. Also die Valkyrie halt, ne? Hat, ich glaube, gerade mal das Wikipedia aufgemacht. Samantha Parrington ist einer von ihren Erdennamen, Barbara Norris, Cyan Boven, Annabelle Riggs, beziehungsweise das können auch dann andere sein, andere Personen sein, die dann irgendwann zur Valkyrie geworden sind. Aber vorrangig, also die wir da gesehen haben, wird Brunhilde gewesen sein. Ansonsten hast du recht, also ihr fehlt so ein bisschen die Identität, also das ist ein bisschen so ärgerlich, also sie ist eigentlich eher so diese raubbeinige Einzelkämpferin, also die andauernd auch betrunken ist, weil sie es ansonsten nicht mehr erträgt, dieses schwere Schicksal auch so mit sich rumträgt, dass sie diesen Endkampf damals gegen Hela nicht gewonnen hat. Und auch ich finde das total schön, weil sie schon so eine Mehrdimension bekommt durch die Rumalberei mit dem Hulk. Mhm. Das fand ich sehr schön gemacht, wie sie mit dem sich so spielerisch kloppt. Das war so eine Black Widow Hulk. Ja, genau, so ein bisschen. Schon, ja. Das fand ich sehr schön, aber es macht es halt an der Stelle traurig, wo die einzige weibliche Figur in diesem Film, die einen Namen bekommt, Hela ist. Mhm. Und das fand ich schon schade. Also das ist irgendwie so, weil sie ist eine coole Figur und sie ist auch eine, die ich mir in den zukünftigen Filmen weiter wünschen würde. Ich finde sie großartig gespielt. Mhm. Ich finde den Charakter toll angelegt, sei es jetzt von den Drehbuchschreibern, Regisseur, wer auch immer dahinter steckt. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie einen Namen bekommt. Mhm. Also dass sie wenigstens ein, zweimal einen Namen bekommt, mit dem sie angesprochen wird. Und das passiert nicht. Der Grandmaster spricht sie nicht an. Der sagt nur, du bist die Beste. So, nachdem seine Gehilfin, die auch keinen Namen bekommt, seine rechte Hand da, genau, das fand ich wieder mal so ein bisschen ist schwierig. Schade. Ich hab ja damals, nachdem wir Batman wie Superman gesehen haben, mal in die Runde gefragt, kann man sich auch mal nachhören, was ist der Nachname von Wonder Woman? Mhm. Oder der Vorname von Wonder Woman, habe ich damals gefragt. Weil sie in dem Film halt einmal mit Miss Prince angesprochen wird. Ansonsten ja auch nicht viel sagt. Mhm. Und also die Runde hat mich also wirklich angeguckt, als hätte ich gerade irgendwie die 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär gestellt. Mhm. Weil die einfach in dem Namen keinen Vornamen, in dem Film keinen Vornamen bekommt. Obwohl sie einen hat. Ja. Und das ist hier der ähnliche Fall. Also dass das da eine weibliche Figur ist. Dass man sie Valkyrie genannt hat, liegt einfach darin, weil das eben auch der Charaktername, also sowas wie Thor, der ja auch Thor Odinson heißt, oder da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, oder Iron Man, der halt Tony Stark heißt. Danke, dass du mich unterbrichst, damit ich meinen Punkt auch nicht zu Ende führen kann, mein Schatz. Oder eben auch Donald Blake, der das menschliche Alias ist, den habe ich ja eben im Intro schon mal erwähnt. Nicht grundlos übrigens, habe ich gerade Donald Blake erwähnt. Kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Der so eine Shazam-artige Beziehung zu Thor hatte. Also es gibt am Anfang des Filmes rennt Thor nämlich mit einem Regenschirm rum anstelle seines Hammers. Und als er sich dann zu Thor verwandeln möchte, haut er diesen Regenschirm auf den Boden und die Rüstung ist da und der Hammer. Und das ist halt eben die Verwandlung, die Donald Blake gemacht hat. Donald Blake war das menschliche Alias von Thor. Und der hat eben seinen Gehstock auf den Boden gehauen und hat sich dann in Thor verwandelt. Aber das war eher so eine Zwei-Personen-Konstellation als eine. Ich verwandle mich jetzt in Thor. So. Ansonsten jedenfalls ein sehr schöner Charakter. Auf jeden Fall wäre schön, wenn sie einen Namen bekäme. Wäre langfristig wäre das sicher schön. Ja. Bunt. Bunt. Es ist Zeit für bunt. Es ist Zeit für bunt. Dürfen wir jetzt mit Stanleys Cameo anfangen für das Bunt? Fang mal an. Thor als angehender Gladiator muss seine langen Haare abgeben, die er am Anfang des Films noch hat. Und der Friseur ist Stan Lee. Mit so einem, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es ist, also ich hätte mich dem nicht ausgesetzt. Thor ist auch so ein bisschen, es fand ich irgendwie so ein bisschen drüber auch, so dieses, nein, nicht die Haare, nicht meine Haare abschneiden. Ich dachte so, ich gebe ihm, dass er ein bisschen eitel ist, aber so eitel dann auch wieder nicht. Und das hatten wir gestern Abend kurz mit den Frisuren, hatten wir noch kurz uns noch drüber unterhalten mit Christopher von wegen kurze Haare, lange Haare, so. Ich fand tatsächlich Thor mit den kurzen Haaren hat er mehr von einem Soldaten als von einem nordischen Gott. Also die langen Haare haben ihn eher zu so einer Mythenkriegerfigur gemacht und die kurzen Haare, ich habe gestern, glaube ich, was habe ich gesagt? Jarhead? Jarhead hatte ich, glaube ich, als Vergleich. Also dieses kurzgeschorene Soldatentum-Ding, sie ist dann mehr im Charakter drin, irgendwie, fand ich. Ja, ich fand jetzt Stan Lee auch sehr drüber. Also er hat mir als Tony Stank Postbote besser gefallen. Er hat mir vor allem als Wächter in Guardians of the Galaxy am allerbesten gefallen, weil das so diese Figur erklärt, die er in allen anderen Filmen ja auch auch spielt. Also das erklärt halt einfach, wie er an so vielen Orten gleichzeitig sein kann, in vielen verschiedenen Universen auch immer wieder. Ist das war vielleicht meiner Meinung nach das beste Cameo, was er überhaupt hatte, als einer von diesen Watchern. Ja. Ich finde es gut, dass du die kurzen Haare ansprichst, denn das war auch so ein Aspekt, den habe ich gestern Abend, als wir uns für einen Moment drüber unterhalten haben, da haben wir nur, sieht's gut aus, sieht's schlecht aus, gesagt und ich finde, steht ihm, weil es gibt Männer, die könnten lange Haare tragen, er kann das sicherlich auch, aber es ist, das ist mein Punkt, es ist mal was anderes und die Marvel-Filme hatten lange, lange Jahre so einen gemeinsamen Ton. Science Fiction, schnelle Abenteuerfilme, schnelle Actionfilme mit so Superhelden drin. Es hat aber nie wirklich ausgesehen wie ein Comic. Also war das mal ein Gefährt oder ein Hubschrauber oder wegen meiner auch die Rüstung, die Kostüme, die haben sie natürlich an den Comics orientiert, um die Leute nicht zu abzuschrecken, damit die ja ihren Spider-Man sehen, ja ihre X-Men, aber auch da nur bis zu einem gewissen Punkt, weil die Kostüme haben sie ja da auch nicht eingehalten, durchaus kritisch zu sehen, aber ist halt so. Aber es sah halt nie wirklich aus wie ein Comic. Und so diesen ersten Aha-Moment, den hast du gerade eben auch schon angesprochen, ist, wo Thor auf diesem Schrottplatz ankommt. Und diese bunten Raumschiffteile überall herumliegen. Und da hatte ich das ist auch noch ein Aspekt, zu dem kommen wir gleich, wenn wir über den Hulk reden, hatte ich zum allerersten Mal das Gefühl, in einem Comicfilm zu sitzen. Denn jeder, und ich sage wirklich ausnahmslos, jeder Marvel- oder DC-Film hat versucht, bisher das Ganze immer noch irgendwo in der Realität zu grounden. Mhm. Also hinzugehen, uns Aspekte zu nehmen, hey, das kann hier in der Nachbarschaft spielen. Mhm. Die haben halt nur Technik, die nicht realistisch ist. Mhm. So, ne? Ansonsten, oder halt irgendwelche Mutationen, die es nicht gibt. Aber ansonsten hättest du das Gefühl haben können, das spielt halt hier um die Ecke. Sieht auch genauso aus wie bei uns. Also Civil War ist das beste Beispiel dafür. Ja. Das spielt halt wirklich in der Nachbarschaft. Das spielt auf dem Leipziger Flughafen. Aber zumindest visuell ist halt mit dem Computer gemacht. Mhm. Ne? Aber das ist halt ein Ding, das könnte halt irgendwo passieren, wenn sie durch Budapest oder Bukarest, ich weiß gerade gar nicht, hüpfen, wo ja der Mann deiner Cousine den Cameo hat, den Statistenjob da hat. Fun Fact nämlich, erzähl das mal. Ja, genau, also meine Cousine und ihr Mann sind beide Schauspieler und das war sehr witzig, als wir den Film gesehen haben, ich dachte, Das ist der Mann meiner Cousine. Ja. Der stand halt wirklich so irgendwie im Kiosk rum oder genau, sowas. Genau, im Zeitungsstand in Bukarest, wo sie genau, dann auch so machen. Also der hat für einen Statisten schon relativ viel Screentime. Ja. Achtet mal auf die Szene, das ist der Cousin meiner Freundin. Genau. Also der Mann der Cousine meiner Freundin. Sowas macht uns das zu gar nichts. So. Das ist übrigens auch nochmal, merkt immer das Wort Spaceballs. Das ist ein guter Punkt. so wird das keiner. Du hast das Gefühl, du bist in einem Comicfilm. So, das ist das erste Mal, weil es halt auch so bunt ist. Mhm. Und wenn du dir die Thor-Comics anguckst, gerade die aus den 60ern, die noch von Jack Kirby gezeichnet worden sind, der ja The Fucking King of Knallbunt gewesen ist, weil damals die Comics auch so koloriert worden sind. Und das war groß und drüber und riesige Dimensionen. Und dieser Helm, den Heller halt immer wieder aufhat, das ist halt noch von Jack Kirby. Dieses verwurzelte und verankerte, diese ganzen Hintergrundmuster in der Szene, wo der Grandmaster mit seinem Publikum sitzt. Das ist diese ganzen Muster, das kommt aus einem Fantastic Four Comic, Bild. Das ist 1:1 übernommen. Das ist total abgefahren. Das sind also Hintergrundmotive, auch diese ganzen Kostüme, die Gäste da tragen. Mhm. Die sind orientiert an den Celestials, die man bisher in den Filmen immer so ein bisschen im Hintergrund gesehen hat. Mhm. Ich glaube, so 2, 3 Erwähnungen dieser Celestials. Nowhere, da wo die Guardians of the Galaxy ihre Hauptquartier haben, wo die auch im ersten Film unterwegs sind. Das ist der Kopf eines Celestials. Okay. Diese Kostüme sind eben die Celestials und da rennen viele Leute rum. Diese ganze Szene, das ist alles Jack Kirby, das schreit Jack Kirby. Und das hat mir in den Trailern, mir sind die Augen aufgegangen, weil ich dachte, boah, wie geil, endlich kriege ich das, was ich auf den Comic-Seiten hatte, endlich auch präsentiert. So, das ist das, was ich immer haben wollte. Und es wäre auch okay gewesen, wenn es, wie wir es nicht schon angesprochen haben, sich mit den Szenen mit Hela nicht so komplett gebissen hätte. Ja. So, der Film hat einfach Tonprobleme. Also, das ist ein, und das ist der Stichwort Spaceballs. Ja. Diese ganzen Szenen beim Grandmaster, durch den 80er-Jahre-Soundtrack, den der Film ja auch noch hat, wirkt das Ganze wie Spaceballs. Das ist unfassbar. Das stimmt. Jetzt, wo du es ja, eindeutig. Ja. Ne? Es ist also, es gibt so viele, so, ha, und hier ist noch ein Witz, und ha, da eine Parodie da drauf, und guck mal da, und hier ist Star Trek, und hier ist Star Wars, und hier ist noch der andere 50er-Jahre-Film, den keiner mehr kennt, aber wir machen trotzdem noch eine Anspielung drauf. Das ist halt Spaceballs. Und das, diese ganze Szene beim Grandmaster, der könnte halt gespielt sein von, Mel Brooks, also Abfälle von Jeff Goldblum könnte da auch Mel Brooks spielen in der Szene. Genauso wobei Jeff Goldblum das gut macht, finde ich. Jeff Goldblum ist gut darin, Jeff Goldblum zu spielen. Ja. Und das macht er hier wieder. Also das ist ich mag Jeff Goldblum. Entschuldigung, aber ich mag den. Es ist also sehr überdreht. Es gibt diese eine Figur, diesen Steintypen. Ja. Ich guck's nach, ich schwöre, der ist von Waititi gesprochen. Okay. Wenn du noch was hast, red mal eben, ich guck's schnell nach. Also ich mochte die Figur des Grandmasters. Der ist ja so ein, also ich habe ja weniger Comic-Heft- oder Buchreferenzen als du. Ich habe ja eher andere Filme im Zweifelsfall. Und ich glaube, das ist im Vorfeld auch teilweise schon als Meme durchgegangen. Meine Referenz wäre dann halt so diese Hunger Games bei Tribute von Panem, wirklich der Stanley Tucci? Stanley Tucci, der da den Moderator macht. Ja. So dieses Ding ist ja auch so ein bisschen als Drüberfigur angelegt ist. So dieses, ich mache hier eine Unterhaltung daraus, dass sich Kinder gegenseitig abschlachten müssen. Und das ist halt der Grandmaster in mehr oder weniger vollem Bewusstsein auch. Ist halt ein Showmaster. Also er ist so ein bisschen der Regent dieser Arena. Und damit auch irgendwie des Planetens, weil dieser Planet sich eben auch die ganze Gesellschaft um diese Sportveranstaltung herum überhaupt erst ergeben hat. Genau, und er nimmt sich selber in der Rolle sehr ernst, was es für alle anderen sehr lustig macht. So. Also er ist trotz allem, also er hat nicht so dieses übermäßig Pompöse, ne? Also er ekelt sich auch vor diesem, er hat ja diesen Frittierstab, sage ich jetzt mal, und ekelt sich dann davor, als der Typ sich in Soße auflöst, der eine, den er da frittiert, dass er da beinahe reingetreten wäre und ihm über die Schuhe laufen und so. Und das ist halt so ein, das ist in Character schon, finde ich. In Character dieser Figur in diesem Film. Und das ist ja einerseits eine Stärke dieser Marvel-Filme, dass man eben nicht, weiß ich nicht, sich irgendwie stringent an die Comic-Vorlagen hält, sondern was Eigenes macht. Ne? Weil ich muss immer noch daran denken, wie damals in den 90ern Bruce Timm, der halt für DC die ganzen Animationsserien gemacht hat, für die Superman-Serie haben sie dann irgendwann Brainiac eingeführt und haben dessen Origin komplett geändert. Also haben dem einfach eine andere Origin gegeben, als die derzeit in den Comics gewesen ist, damals Anfang der 90er Jahre. Und in der Diskussion, also das ist so ein Gespräch, so ein Fun Fact, der einfach rumgeht, muss Bruce Timm wohl gesagt haben, na, wir können doch nicht die Origin von Brainiac ändern, nicht davon abweichen lassen, wie sie in den Comics ist. Und dann muss es wohl einen Moment gedauert haben und er sagte, ja, fuck it, natürlich können wir das machen. Wer kennt denn schon Brainiac? So, ne, das kommt ins Fernsehen, das ist ein anderes Medium, das ist ein viel größeres, auch damals noch, auch in den 90ern. Ich glaube, das war schon nach oder während dieser Comic in Bubble Burst Geschichte, wo dann so der Comic-Markt so komplett zerbrochen ist, wo einfach gesagt worden ist, kein Schwanz hat diese Comics gelesen, auf denen die Figur basiert. Wir machen die Origin dieser Figur so, wie wir das wollen. So. Und das ist genau der Aspekt, den ich in den Marvel-Filmen immer so schätze. Die machen das, was für die Story gut funktioniert. Charakterkonstellationen, die es im Comic nicht gegeben hat, Namen, die auf die Figuren nicht passen oder auch die Brunhilde, wie sie in den Comics natürlich weiß gewesen ist, weil nordische Mythologie im Zweifelsfall, wenn man sich daran orientiert hat, die ist halt hier schwarz. So, und das ist auch in Ordnung so. Ja. So, und weil die Schauspielerin das halt auch gut macht. Ich habe den Namen leider vergessen, aber ich habe die auch schon mal irgendwo anders gesehen und die ist wirklich sehr gut. Aber es ist so ein Stück weit, dass das tritt den hier bei dieser einen Figur, die ich gerade angesprochen habe, Korg, dieser Steintyp, das tritt den da selbst in die Eier, weil der Film ist halt von Taika Waititi und dann willst du auch diesen Ton in dem Film haben und den Ton hat der Film auch. Und Christopher fragte uns gestern, habt ihr denn What We Do in the Shadows gesehen? Und da haben wir dann erzählt, na, wir haben uns an dem Film, Vampirfilm, die Zähne ausgebissen. und haben den halt nur eine halbe Stunde durchgehalten. Ja. Und offensichtlich gefällt mir der Ton von Taika Waititi nicht. Und das ist auch vollkommen legitim, dass der Film bei vielen Leuten als total witzig und lustig rüberkommt. Das auch total, wenn ihr den mögt, bitte more power to you. Aber für uns hat der nicht funktioniert. Und Taika Waititi, habe ich gerade nachgeguckt, spricht diesen Korg-Typen. Und das ist halt in den Comics, das ist in diesen Planet Hulk-Comics, auf denen der Film zum Teil ja auch basiert, ist das halt einer der Gladiatoren-Kumpels von Korg, von Hulk und mit einer der härtesten Typen in diesem ganzen Dingensens. Und ich will nicht sagen, dass er verweichlicht ist, das wäre zu viel gesagt, oder ist schon so ein bisschen so vorsichtig, hey, wir wollten hier so eine Revolution machen, weißt du, das ist alles nicht so ganz gelaufen. Und hier Meeks, ach ne, der Typ ist schon tot und so, ne? Das ist so der Ton, den man von Waititi trägt, das ist halt eben auch seine Stimme. Den man von dem Typen halt erwarten könnte. Aber es passt auf diese Figur nicht. Also nicht nur, weil sie es geändert haben, sondern weil das zwei Dinge sind, die sich wie der Ton dieses Films untereinander beißen. Ja, und es ist halt tatsächlich, also wenn du sagst, die Töne beißen sich gerade zwischen der heller Szenerie und dem anderen, wo Thor rumläuft, sage ich mal. Es beißt sich halt auch deshalb, weil sie bei Hella einfach das Düstere nicht durchgekriegt haben, sage ich mal. Also es wirkt immer noch ein bisschen zu bunt und zu drüber und zu weiß ich nicht, ein bisschen zu Maleficent-mäßig teilweise. Ja, so diese Märchen. Und mein Problem war halt auch, also ich habe in den ganzen Szenen, wo du siehst, wie Heimdall versucht, die Leute da zu retten, es wirkte mehr, als würden die den Palast stürmen, als daraus zu fliehen. Also die wirkten nicht wie Leute, die flüchten und Angst haben auf mich. Es hatte mehr so dieses Robin Hood entert die Festung vom Sheriff von Nottingham oder so. Also ich fand's halt insofern schade, weil das ganze Bühnenszenenbild und sowas, gerade in dieser Höhle, wo Heimdall die Leute dann hineinführt, hatte so ein Herr-der-Ringe-Flair. Ja, ganz heftig. Also diese riesige Tür, Moria, die so auf, und so, ne? Dieses, ne? Ich war ganz kurz dabei, dir ins Ohr zu flüstern, irgendwie dieses sag Freund und tritt ein. Ja, oder you shall not pass. Genau, irgendwie sowas. Ja, vor allen Dingen Heimdall auch mit seinem riesen Schwert, mit dem er das Bifrost oder den Bifrost aktivieren kann. So, das hatte schon... Und dann kommt Hela da eben, also diese Märchenhexe, wie du gerade sagtest. Das passt schon sehr gut da so rein und du hast wirklich so dieses Maleficent-Gefühl. Ja, das passt ganz gut. Also auch da haben sie das nicht so ganz zu Ende geführt. Also es hat so... Es ist in seiner Andersartigkeit, und das war das, was ich mit den kurzen Haaren meinte, der Film ist einfach anders als bisherige Marvel-Filme, dann aber auch nicht konsequent genug. Also es geht mir nicht weit genug. Ja. Wenn ihr anders sein wollt, dann macht's auch anders. Ja. So, das, was man musikalisch in Guardians of the Galaxy 2 angefangen hat, das so ein bisschen auf diese Disco-Ebene so alles ironisch und augenzwinkern zu machen, und dann am Ende ja noch David Hasselhoff durch den Abspann laufen zu lassen, nach dem Motto Disco Inferno, und hast du ja nicht gesehen, Das führen sie hier ja weiter mit einem tollen 80er-Jahre-Soundtrack. Ja, ich habe den geil. So genossen. Der war richtig, das war richtig geil. Aber dann orchestral unterlegt. Wo ich dachte, macht's doch nicht noch kaputt. Nee. Und das sind auch so die Punkte, wo sich's dann visuell bei mir beißt. Also da, wo ich auf der einen Seite es super fand, dass es so bunt und comicartig war, und irgendwann am Ende fließt es ja auch zusammen, da bricht, dann ist das so ein Bruch einfach für mich da. Also dann, es gab ja im zweiten Tor auch Raumschiffe in Asgard, das waren ja die asgardischen Raumschiffe und die waren halt genauso gestaltet wie Asgard sonst. Und das, auch das fand ich schon, das fand ich innovativ und neu, Asgard so darzustellen. Das war damals ja auch so das Argument für den zweiten Torfilm und auch schon für den ersten so ein bisschen, na, unsere Technik ist so weit, dass sie euch wie Magie vorkommt. Und das haben sie im zweiten Torfilm einfach dann auf die Spitze getrieben. Und das fand ich auch wirklich gut. Aber die Raumschiffe, die sie mit auf diesen Planeten, auf diese Welt bringen, von Scar, was übrigens der Name von Hulks Sohn ist. Zumindest, ich weiß nicht, ob der Planet auch so hieß, kann ich jetzt gerade nicht sagen, wo Planet Hulk spielt. Aber Scar ist eben auch der Name von Hulks Sohn, weil Planet Hulk endet im Grunde genommen damit, dass sie den Planeten schon in Asche legen. Also diese Revolution endet im Grunde genommen ähnlich wie hier, nur noch ein bisschen krasser. Aber die bringen halt von da die Raumschiffe mit, nachdem sie durch dieses Portal geflogen sind. Und dann fängt es einfach an. Du hast halt auch den Fenriswolf da drin, weißt du? Das so dieses, ich fand das großartig, diesen riesigen CGI-Wolf. Ja. Und das war so dieses eine Element, was mir auch so ein bisschen gefehlt hat. So, der geht auch noch ein bisschen stärker in die Mythologie ein, sodass er sich versucht, technisch zu erklären. Geschenkt, kann ich akzeptieren. Aber dann zeigt's doch, erklärt's auch gerne. Ja. Und das haben sie hier gemacht. Und dann hast du auf einmal Telefon. Bestimmt deine Mutter. Wahrscheinlich. Aber es war mir dann auch nicht genug, so ein Stück weit. Also dann zeigt mehr, dann auch wie Odin sein Auge verloren hat, zeigt es. Also auch wenn es auch eine Rückblende ist. Es gibt diesen einen Moment, wo auf diese Begegnung von Valkyrie und Hela eben angedeutet wird. Und du kriegst es nicht erzählt, wie es oft in den Filmen ist, so nach dem Motto, dann bin ich mit meinem Pegasus dahin geflogen. Pegasus ist das falsche Wort, ich weiß. Und hab dann Hela gestellt. Nein, du siehst es in einer epischen, unglaublich imposanten Szene. Die war richtig geil. Oh. Die war richtig geil, und zwar deshalb, weil Loki übergriffig ist. Genau. Aber das ist er ja immer. Also der holt sich die Erinnerung aus Valkyries Kopf einfach raus. Und du siehst es dann durch seine Augen das ist einfach ein gutes Story-Mittel, das so zu machen. Nach dem Motto, da ist eine Figur, die kann die Gedanken lesen, manipulieren und so weiter und so fort. Dann nutzt es halt auch für die visuelle Darstellung. Perfekt, es gibt 2-3 Momente, die ungefähr so sind, wo Rückblenden gezeigt werden und dann hast du da so eine Zack-Snyder-artige Zeitlupe, so aber richtig, richtig gut gezeigt und toll gemacht. Also davon bitte mehr. Also dieses Show-Don't-Tell wirklich komplett durchgemacht. Ja. Aber das sind so diese kleinen Momente und ich komme auch gleich nochmal zu weiteren kleinen Momenten, die wir den Film dann doch noch gerettet haben. Also ich fand schön, dass der Fenriswolf auftauchte. Der ist zwar eigentlich eher mit Loki verbunden als mit Odins Familie, aber machen einfach ihr eigenes Ding. Der sah für mich zu sehr aus wie ein großgezogener Hund. Der hätte noch ein bisschen wölfischer wirken können, noch ein bisschen bedrohlicher. Der sah so ein bisschen aus wie ein netter, schwarzer, großer Schäferhund, auf den man reiten kann. Also ne, auch da wieder haben sie diesen düsteren Ton für mich nicht genug getroffen, der um Hela herum passieren sollte. Vielleicht, weil sie es einem jungen Publikum auch zugänglich machen wollten, ich weiß es nicht. Kann sein, dass sie gesagt haben, dann können wir es nicht so düster machen. So ein bisschen dieses Disney-Ding auch, wir können es nicht so düster machen. Was ich schade finde, weil es irgendwie so für mich als erwachsene Zuschauerin dann halt einfach irgendwie nicht mehr stimmig ist und nicht mehr funktioniert. Ich finde es nicht bedrohlich. Also Kate Blanchett liefert einen guten Job ab, finde ich. Als Hela, sie macht das sehr schön, aber das ganze Setting drumherum ist noch zu harmlos für mich, um auch diese Bedrohung, dass sie jetzt Ragnarök auslöst, deutlich zu machen. So, also das ist irgendwie so, dass Ragnarök eine Bedrohung ist, sehe ich eher daran, wie Thor sich verändert und entwickelt, als daran, was Hela in Asgard macht. Ja, stimmt. Und das finde ich schade, weil das fehlt mir so ein bisschen. Also Asgard ist auch immer noch hübsch und bunt und die Leute sehen ja so ein bisschen besorgt aus, aber jetzt auch nicht, also die flüchten dann, mit Heimdall flüchten oder sich verstecken. Die sehen schon ein bisschen besorgt aus, aber jetzt so richtig wie zum Beispiel im Herr der Ringe, die Leute, die sich in Helms Klamm zurückziehen, die sahen viel mehr aus nach ich bin vom Krieg bedroht und vom Untergang. Und das fehlte mir hier einfach. Das sah alles noch zu bunt und friedlich aus. Bei dem Helms Klamm war es ja auch noch so, also so wenig, wie ich von diesen Herr der Ringe-Filmen halte. Mhm. Wir sind ja einfach egal. Mhm. Ne? Pff, shame on me, keine Ahnung. So, aber es ist halt, diese Szene habe ich deswegen in Erinnerung, weil die halt in ihren Häusern sitzen und drumherum tobt der Krieg. Ja. Da passiert halt wirklich was. Ja. Und in der Szene, Hella macht diese Tür runter, damit sie da rüberlaufen kann, kommt mit ihrem Wölflein da rein und es ist einfach überhaupt keine Bedrohung zu sehen. Die Tür geht auf und niemand mehr ist da. Ja, und sie laufen in so ein friedliches, sonnendurchflutetes Tal hinunter irgendwie. Genau, so ganz langsam. Das war diese Fluchtszene in Star Trek, in dem Resurrection oder wie der hieß, der auch so knallebunt war, wo sie dann auch irgendwie vor den Bösen weglaufen, aber so einen Wandertag machen, so. So ein bisschen. Es war tatsächlich irgendwie so diese unmittelbare Bedrohung, ist ja wirklich quasi. Und du hast halt als bedrohliche Figuren Hella, du hast den Fenriswolf. Scourge zum Teil. Scourge zum Teil, aber Scourge ist halt auch die ganze Zeit hin und her gezogen. Ja. Also Scourge ist so ein Opportunist eigentlich, kann man sagen. Genau. Er ist nicht wirklich von sich aus böse. Nee. Also er ist nicht, dass du sagst, boah, der ist jetzt aber scheiße drauf, der killt alles, was ihm in den Weg kommt, sondern der ist so, nee, ich beug mich mal dem Stärksten hier auf dem Spielplatz. Damit ich was erreichen kann. So ein Stück genau. Weit, ne? Und du weißt aber, sobald Hella irgendwie schwächelt, wird er sich auch wieder gegen sie wenden. Was ja auch passiert am Ende, das ist auch keine Überraschung. Das ist kein, du rechnest fast damit. Also er ist halt auch so ein Feigling. Du wartest nur drauf, genau. Rettet sich dann auch auf dieses Rettungsschiff mehr oder weniger. Genau. Und du siehst ihn dann also mehrfach mit so einer Kapuze auf, wie er dann auch so rausguckt. Mhm. Und ich habe den Film ja noch vorher nicht gesehen, aber den Trailer halt. Und ich wusste, dass er diese Knarren hat. Ja. Das heißt, du wusstest, er packt am Ende diese Knarren aus und schießt dann eben wieder in diese gesichtslosen Scherben. Ja, genau. Wie die Chitauri da im ersten Avengers-Film, genau, fast im Grunde genommen genauso aussahen. Ja. So, damit du einfach so Expendables, hätte ich was gesagt. Also eben, genau. Ne? Und die haben halt auch irgendwie sowas, das sind halt auch nur so fast nur Pappsoldaten, finde ich. Also du siehst da, wie Hella die mit diesem ewigen Feuer aufweckt, die Toten, die sie damals auf den Asgard gegründet wurde, was sie irgendwie in so einer Rückblende auch erklärt, nachdem sie und Odin da irgendwie die anderen Reiche unterworfen haben. Das siehst du, wie sie den Fenriswolf aufweckt und eben diese ganzen Skelette, aber die sind, also ganz ehrlich, ich fand die Skelette in diesem alten Argonautenfilm wesentlich gruseliger. Ja. Die machen nichts, also die sind so, die haben so ein bisschen diese Hohlfigur-Charakterisierung auch aus dem zweiten Film Unendliche Geschichte, wenn du dich erinnerst. Da gibt's doch diese böse Zauberin Xaide, die diese hohlen Soldaten durch die Gegend schickt. Diese Krebse? Ja, große Krebse und auch aufrecht gehende so. Und wenn du die zerschlägst, sind halt nur Rüstungsteile da und kein Inhalt. Ja. Auch die waren gruseliger. Ja, weil die einfach so rumgestapft sind. Genau. Und so bedrohlich aus jeder Ecke kamen. Ja, schon klar. Genau. Und die Dinger, die hast du angepustet und dann waren die kaputt. Also Hellas Soldaten waren irgendwie auch nicht wirklich bedrohlich in dem. Also, das Bedrohliche haben sie nicht gut hingekriegt in dem Film. Fand ich. Also vieles nicht wirklich. Haben sie verschenkt. Das, was ich traurig finde, und ich glaube, da hat sich Marvel vor 15, 20 Jahren auch selbst ein Ei gelegt, hätten sie es aber nicht gemacht, gäbe es Marvel heute nicht mehr, dass sie einfach angefangen haben, ihre Lizenzen, ihre Figuren zu verkaufen. Mhm. Weil das war damals der Coup, den ich glaube, Quesada mit angestoßen hat, einfach hinzugehen und zu sagen, hier habt ihr Spider-Man, hier habt ihr unsere X-Men, macht halt Filme davon. Mhm. Wir können das nicht, wir haben nicht die Ressourcen, aber dann kriegen wir wenigstens Lizenzgelder und können damit finanziell unseren Comic-Verlag retten. Das war ein großer Coup, da sind ein paar wirklich gute Filme bei rausgekommen. Mhm. Mhm. Das hat beim Hulk aber schlussendlich dazu geführt, dass die Rechte vom Hulk immer noch nicht komplett bei Marvel liegen. Mhm. Was insofern ärgerlich ist, weil es einfach so, wie die Rechtlage im Moment ist, keine Solo-Hulk-Filme geben kann, weil ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, lägen die Figurenrechte zwar weiterhin bei Marvel, aber die Vertriebsrechte des Filmes bei Universal. Mhm. Es ist total durcheinander. Dementsprechend, und das haben sie auch schon angekündigt, wird die Geschichte des Hulks jetzt in den nächsten 4 Filmen oder sowas erzählt. Das ist der erste von 4 Filmen, der eben die Geschichte des Hulks weitererzählt. Angefangen in Avengers Age of Ultron, wo er verschwindet, jetzt auch erklärt wird, wo er gelandet ist. Und der Hulk selber sagt ja auch, er hätte sich in dieses Flugzeug reingesetzt, wäre auf diesem Planeten abgestürzt, der Jet wird da noch stehen, aber er wäre da jetzt eben dieser Gladiatorenkämpfer und er möchte da auch erst nicht weg. Mhm. So. Und als damals angefangen worden ist, das Marvel-Universum zu verfilmen, haben die Fans geschrien und haben gebittet und gebettelt, bitte macht einen Planet-Hulk-Film. Mhm. Das war der Film, also neben Old Man Logan, den wir jetzt ja quasi auch gekriegt haben, also nicht im vollen Umfang, aber im Ansatz. Das war der Film, den die Leute immer sehen wollten. Mhm. Und ich glaube, das war die Notlösung, also diesen Planet-Hulk-Plot die Avengers und die Fantastic Four schieben den Hulk, weil er da unten so viel kaputt macht, ins All und er landet eben auf diesem Planeten, wird da zum Übergladiator, um dann wieder zurückzukommen nach 4, 5 Heften. Das war eine Notlösung, um diese Story auch noch irgendwie mit reinzunehmen. Und das ist auch ein toller Moment. Also diese Gladiatorenkämpfe zwischen Thor und Hulk sind auch wirklich gut. Ich mag die sehr. Und was danach ja angekündigt worden ist, dass es so eine Buddy-Komödie wird, so ein Roadtrip durchs All und so weiter und so fort. Aber das ist eben im Großteil nicht mehr der Hulk, sondern durch einen, ja, durch so einen, also als würdest du einen Computer mit einem Paradoxon belegen, kriegen sie es eben, kriegt Thor es eben hin, den Hulk wieder zurück in Bruce Banner zu verwandeln. Den Rest des Filmes hast du bis zum Ende eigentlich nur noch Bruce Banner. Und ich weiß nicht, ob dir das genauso gegangen ist, weil wir gucken es ja gerade aktuell. Aber Bruce Banner, gespielt von Mark Ruffalo, kam mir den Rest des Filmes vor wie Mr. Bean. Ja. Es war unfassbar. Ja. Und das fand ich fand das auch unglaublich schade. Ich habe, also er war ja 2 Jahre lang nur der Hulk. Ja. Konnte sich auch nicht befreien. Also beschreibt es auch in irgendeiner Szene so von wegen, es war so, als wäre ich im Kofferraum eingeschlossen und der Hulk hatte das Auto gefahren und Stimmschlüssel und alles gehabt und so. Und alles, was ich bisher von Mark Ruffalo gesehen habe, sagt mir, er kann das rüberbringen, dass du mit ihm leidest, dass du verstehst, warum er nicht mehr der Hulk werden will. Es hat aber in Thor nicht funktioniert. Dieses Zerwürfnis dieser Figur, dieses Jekyll-Hyde-Ding, was die beiden Figuren ja haben. Also da wo Bruce Banner ja am Ende immer noch so ein bisschen Bewusstsein behalten hat. Und das war ja auch ein Motiv in Age of Ultron. So dieses, die Sonne geht unter und ich werde dich verletzen. Genau. Und das, diese Black Widow-Hulk-Beziehung, die Black Widow am Ende des Filmes ja auch noch für sich ausnutzt, ein Stück weit, indem sie ihn da die Klippe runterschippt. Die kriegst du hier gespiegelt. Also die kriegst du wieder aus Butterbrot geschmiert, nach dem Motto, hey, wir sind eine kongruente Geschichte, die erzählt wird von vor 3 Filmen. Das ist aber 2 Jahre her. Aber alleine in Avengers, im ersten Avengers, wo klar ist, ne, ich will der Grüne nicht werden. Ich hab schon versucht, mich umzubringen, hab mir eine Kugel in den Kopf gejagt und der Grüne hat sie aufgefangen. Das sind, glaube ich, ziemlich genau die Worte, die Mark Ruffalo oder Bruce Banner dann eben da ablässt. So, wo einfach auch so diese Verzweiflung klar wird. Ich will einfach mich nicht mehr verwandeln müssen. Ich habe dann keine Kontrolle mehr. Ich mache dann alles kaputt und verletze meine Umgebung. Menschen, die mir lieb sind und teuer. Ich habe nicht umsonst am Anfang die alte Hulk-Serie zitiert, weil das genau dieses Motiv gewesen ist. Der ist halt von Ort zu Ort gezogen, weil er wieder was kaputt gemacht hat, wieder Menschen verletzt hat, Beziehungen aufgebaut hat, die er als Hulk, als David Banner, wie er da ja heißt, aufgebaut hat. Und dann als Hulk aber wieder kaputt gemacht hat, ne? Und deswegen auch die Musik am Anfang mit diesem Hulk-Thema. Ja. So, das ist schon Absicht. Und das kriegen die in diesem Film nicht hin. Der ist eine Witzfigur. Ja. So, ja, der Hulk braucht ein starkes Trauma, wenn es auch nur ein gefühlsmäßiges Trauma ist, um sich zu verwandeln, also um von Bruce Banner zum Hulk zu werden, das ist schon richtig. Aber irgendwann entscheidet sich Bruce Banner halt dann doch noch in den Kampf einzusteigen, springt aus dem Raumschiff dann raus und dann gibt's noch 2, 3 Fetzen Unterhaltung und er klatscht einfach auf den Boden. Das ganze Kino war am Grölen. Ich hab da gesessen und dachte, das ist bitte nicht euer Ernst. Ja. Das war wirklich Mr. Bean, wie er am Anfang aus diesem Lichtstrahl auf die Erde klatscht. Moment, wo ich gesagt habe, das ist doch bitte nicht euer Ernst. Ich habe so gelitten in dem Moment. Ich habe nicht verstanden, warum alle gelacht haben. Erstens war es absehbar, dass er da drauf klatscht und zweitens war es nicht lustig. Es war vom Timing passte es, also ich kann verstehen, warum die den Gag da gesetzt haben. Ja. Es ist aber genau dieser Slapstick-Aspekt, da nimmt die Figur nicht ernst. Ja. Absolut nicht. Und das finde ich schade, weil das ist halt tatsächlich, und es hat er vorher, hat das Mark Ruffalo wirklich gut aufgebaut in den Filmen vorher, dass er auch als Banner immer so dieses, er läuft wie auf rohen Eiern, um nicht wieder zum Hulk zu werden. Er will nicht der Hulk sein, er findet es scheiße, der Hulk zu sein. Und Nick Fury instrumentalisiert ihn ja im ersten Ganz Avengers. Genau. Ne? Ganz genau. Und Loki ja auch. Loki auch. Eigentlich alle tatsächlich wollen immer den großen Grün, das thematisiert er hier auch. Ja. So, ihr habt alle den Grünen lieber, ihr wollt mich gar nicht. Und Thor sagt, doch, natürlich, wobei, den Grünen könnte ich jetzt gerade besser gebrauchen. Genau. Das macht Mark Ruffalo und in anderen Filmen, kriegt er einfach das Umfeld dazu, um das überzeugend rüberzubringen, dass etwas, was Bruce Banner echt fertig macht. Ja. Und was er nicht will, er will dieses Viecher loswerden. Ja. Er ist ja nicht absichtlich der Hulk geworden. Nee. Nicht so wie Tony Stark Iron Man geworden ist oder irgendwas, sondern Es ist einfach so. Alle haben, also Captain America hat sich entschieden, Captain America zu werden. Ne? Steve Rogers hat gesagt, ja, komm, mach das Ding mit mir. Ich will zur Armee, ich will die Leute retten und so. Genau. Tony Stark hat sich diese Rüstung gebaut, um Leute zu, also erstmal um sich selber zu retten, aber die Läuterung kam dann, um auch andere zu retten. Es sind ganz viele dabei, die freiwillig oder qua Geburt Helden sind mit übermenschlichen Fähigkeiten. Oder wie Spider-Man zumindest sich dran gewöhnen konnten. Und, genau. Und dann auch dann selber den Aspekt, Spider-Man genau. kann ja auch einfach aufhören, ein Held zu sein, trotz seiner Kräfte. Genau. Aber er macht's halt aus Überzeugung. Genau. Und er kann halt auch einfach, er hat die Kontrolle darüber, wann er Spider-Man ist quasi im Kostüm und wann er Peter Parker ist. Exakt. Und das hat Bruce Banner nicht. Und das macht diese Figur einfach wahnsinnig spannend an vielen Stellen und auch sehr, sehr tragisch. Und das geht hier völlig unter. Und das fand ich unfassbar schade. Ich fand diese Buddy-Szenen Hulk-Thor fand ich durchaus witzig an vielen Stellen. Mochte ich sehr, sehr gerne. Waren schöne Sachen drin. Aber sobald er wieder Bruce Banner ist, sackt diese Figur in sich zusammen und wird zu einer Witzfigur. Und das fand ich unglaublich schade. Also natürlich ängstlich, weil er hat ein Trauma. Er hat gerade festgestellt, er hat im Grunde genommen 2 Jahre lang keine Kontrolle über sein Leben gehabt. Natürlich hinterlässt ihn das unsicher und ängstlich zurück. Und jeder Impuls, der von außen reinkommt, wird von ihm weggeduckt. Das ist nachzuvollziehen. Ja. Ne? Aber das ist genau dieser Witzfigur-Aspekt, der dann kommt. So, ne? Nach dem Motto, das ist wieder was und oder kommt grüne Farbe. Haha, witzig, grün angemalt. Genau. Nee, also das fand ich richtig schlimm. Das hat mir in der Seele wehgetan. Ich gehöre ja zu den 5 Leuten, das habe ich gestern Abend schon gesagt, und Christopher ging dann auch so ein bisschen konträr, sage ich jetzt mal. Ich gehöre zu den 5 Leuten, die den 2. Thor echt mochten. Mhm. Ich habe damals, wie gesagt, auch schon an Halloween, als der Film damals gestartet ist, der fing die gleiche Zeit an, im Kino gesessen und ich habe mich von der ersten bis zur letzten Sekunde unterhalten gefühlt. Mhm. Das ist alles, was ein Film für mich tun muss. Mhm. Ne? Und ja, der Film hat seine Schwächen, da sind unheimlich nervige Charaktere dabei und was Christopher gestern auch sagte, Christopher Eccleston ist in dem Film als Schurke einfach verschenkt. Mhm. Aber das ist ein Problem, was die Marvel-Filme vielleicht mit Ausnahme dieses Filmes, wo es tonal nicht funktioniert, aber Cate Blanchett als diese Rolle einfach gut ist und vielleicht auch ich gebe ihr mal so ein bisschen den Benefit of the Doubt, weil ich hoffe, dass sie wiederkommt. Ja. Dass sie die Rolle von Death einnimmt, weil sie ist die Königin oder die Göttin des Todes. Man hat sie jetzt schon eingeführt. Dass sie die Rolle in diesem Universum von Death einnimmt und dann in Infinity War im Zusammenspiel mit Thanos nochmal wichtig wird. Also ich habe ja immer die Hoffnung, dass sie diese hochkarätig besetzten Schurken, Mads Mikkelsen, Christopher Eccleston, you name it, also der Einzige, der zurückgeblieben ist, ist ja Tom Hiddleston, dass sie die vielleicht nochmal irgendwann zurückholen. Ja. Aber machen sie ja auch nicht. Nee. Wir sind ja so One-Shot-Villains, wie es in den Comics ja auch oft ist, aber dann eben doch nicht. Wäre eine andere Diskussion. Also diese eine Schurkin lasse ich den nochmal so wohlwollend durchgehen, weil sie einfach Ausstrahlung und auch das Possess hat, also sie hat einfach, sie übernimmt die Szene. Ja. Ne? Ja in jeder Sekunde, wo sie auf dem Schirm zu sehen ist, auf der Leinwand zu sehen ist, übernimmt sie einfach die Szene. Aber ich fand den 2. einfach besser. Es ist unfassbar. Ich fand den 2. original besser als diesen 3. Ja. Auch wenn der 3. für mich mehr richtig gemacht hat im Ton, beziehungsweise in, also die Szenen in sich geschlossen waren tonal richtig. Ich fand ihn optisch, visuell, und musikalisch besser als vielleicht viele andere Marvel-Filme, weil er eben anders sein wollte, bunter sein wollte. Aber so vom gesamten Bild und von dem, was die Story erzählt, die Figuren, du hast noch eine Natalie Portman in dem 2. Film, die eine wichtige Rolle spielt, die haben sie nachher auch mehr oder weniger aus dem Universum rausgeschrieben, weil sie die Rolle nicht mehr machen wollte, sollte, konnte. Aber ich fand den 2. Thor tatsächlich runder, insgesamt stimmiger, wenn ich den 3. Thor jetzt auch mutiger finde. Aber das ist auch alles. Ja, ich finde halt, also ja, ich mochte den 2. tatsächlich auch. Das ist eine gute Grundlage für unsere Beziehung, Schatz. ich glaube, meine Quintessenz beim Verhältnis, ich habe den gerne geguckt gestern. Der war an vielen Stellen, war er wirklich schön. Er hatte viele Lacher auch für mich drin, und wenn er, auch viele da drin waren, die nicht für mich waren. Und er wurde im 2. Drittel, ab dem 2. Drittel auch durchaus angenehmer. Das 1. Drittel war für mich fast unerträglich. Ja. Und 2. und 3. Drittel waren jeweils besser. Genau. Also, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe den 2. Thor habe ich, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Wenn ich den jetzt auch nicht im Kino gesehen habe, sondern sagen wir im Fernsehen oder auf DVD. Beim 3. wäre ich öfter aufgestanden, hätte mir was zu trinken geholt, was zu essen geholt, einen Snack geholt, wäre auf Klo gegangen oder sonst irgendwas. Beim 2. bin ich dran geblieben. Ja. So. Der hat seine Schwächen, ohne Frage, aber ich mochte den 2. auch wirklich gerne und der hat mich einfach mehr an die Geschichte gebunden. Jetzt der zweite, der hat so viel Lückenfüller gehabt, sage ich mal. So viele Szenen, die nicht wichtig sind für den Fortgang der Geschichte, für die Erzählung der Charaktere, für sonst irgendwas. Für den Aufbau des Universums. Für den Aufbau des Universums. Da war so viel drin, was man auch hätte rausstreichen können. Ja. Der Film wäre eine Dreiviertelstunde kürzer gewesen. Mhm. Das sind so Szenen, wo ich sage, da stehe ich halt auf und hole mir noch einen Snack. Ja. Und das hatte der zweite wesentlich weniger. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, sie hätten das im dritten, sie sind mutiger gewesen in vielen, was du schon sagst, wo ich halt sage, klar, da fehlt mir der Hintergrund des Comic-Wissens, das habe ich nicht. Sie haben viele Sachen anders gemacht, sie sind halt einen Schritt zu nicht weit genug gegangen. Sie hätten noch 2-3 Schritte weiter gehen müssen. An manchen Stellen. Und es gab so ein paar Sachen. Also ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ich habe ein paar Mal da gesessen, es ist nordische Mythologie, keine christliche, wo die Bilder schwierig waren für mich. Also es gibt zum einen, da hatten wir auch gestern drüber schon gesprochen, Anthony Hopkins, wie er nach seinem Tod in Visionen von Thor auf diesem Feld steht, so ein Grasmeer. Mhm. Und ich sagte, okay, das ist Anthony Hopkins, wie er als Methusalem in dem Noah-Film mit Russell Crowe war, ja, und weniger Odin, mhm, aus dem Jenseits. Vielleicht auch wegen der legeren Kleidung, die er trug. Ich weiß es nicht, aber es hatte wirklich mehr diesen Noah-Aspekt, diese Einsichten auch. Es hatte fast tatsächlich eher so einen, diesen christlichen Gott. Genau, ja, er hatte wirklich etwas von diesem christlichen Gott, der eine Erleuchtung bringt, als dieser Gott-König, der ja Odin eigentlich ist. Der ein sehr, ich sag mal, weltlicher Herrscher irgendwo ist, auch wenn er halt über Götter herrscht. Mhm. Aber die Art der Regentschaft ist eine sehr weltliche dort. Und dann auch in der Szene, wo sie auf dem Bifrost kämpfen und wo Thor diese zweite Sicht hatte von Odin im Jenseits sozusagen. Und er dann so springt, von Blitzen umzuckt und unter ihm türmen sich die Feinde auf und streben ihm entgegen. Das ist optisch eine ganz starke Anlehnung an sehr viele christliche Motive, wo so ein Engel kommt und irgendwie die finsteren Herrscher vernichtet oder irgendwas. Also dieses Bild, diese Berührung mit Gott, ja, genau, weiß nicht, wie es heißt. Genau, so dieses von unten streckt sich irgendwas entgegen und von oben kommt was zurück. Was göttlich ist. Was göttlich ist. Und sei es entweder, dass es irgendwie so ein Racheengel, mhm, ist oder so, ne, hier so mit dem großen Flammenschwert, der dann die Sodom und Gomorra vernichtet, oder sei es eben Hilfesuchende von unten, die dann von oben göttliche Hilfe erhalten. Das war ja auch eins dieser Motive in Man of Steel oder Batman wie Superman, wo sie exakt das eben mit Superman gemacht haben. Ja, und das ist so ein ganz christliches Motiv. Und das fand ich ein bisschen schade. Der Erlöser, weil der Messias. Ja, genau. Es gibt noch einen zweiten oder einen weiteren Moment, wo du das gerade sagtest mit den christlichen Motiven. Es gibt ja dieses Deckenfress, Deckenmalerei. Ja. Und Hella reißt das irgendwann runter, um das darunterliegende eben freizulegen. Und Thor kommt in diese Halle und sieht sein eigenes Abbild und er sieht halt aus wie Jesus. Es ist unfassbar. Das war der dritte Moment. Ja. Ich dachte so, Leute, das ist hier nordische Mythologie, nicht christliche. Und das hat mich, also ich bin ja echt ein Mythologie-Fan. Ne? Ich liebe diese ganzen Rick Riordan-Bücher, auch Percy Jackson und das ganze Gedöns. Da gibt es ja jetzt auch eine nordische Reihe zu, diese Magnus Chase-Reihe, wo die nordischen Götter eben auch eine Rolle spielen. Und da muss ich mal sagen, Rick Riordan beherrscht seine Mythologie, weil er in den Bildern dieser Mythologien bleibt, während hier eben doch sehr christliche Bilder genutzt wurden, um Thor und die ganze Welt umherum. Das fand ich ein bisschen schade. Waititi ist Neuseeländer, nicht Australier, ne? Ich glaube, ja. Ja. Gut, zu weit gehen, Maori. Schwierig zu sagen, müssen wir nachher recherchieren, bitte nicht hauen, wenn es falsch ist. Ja. Das heißt, er ist vermutlich Christ, keine Ahnung. Möglicherweise. Ja. Also vielleicht ist da einfach im Produktionsdesign einiges schiefgegangen. Keine Ahnung. Ja. Kann man sich den Film angucken? Ja. Ja. Ja. Ja, man kann den. Wir haben jetzt echt viel auseinandergenommen und kritisiert. Und es gibt auch viele Punkte, die man kritisieren kann. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich gestern keinen Spaß im Kino hatte. Das war, der Film ist also da, wo er zündet. Ich habe auch manchmal wirklich herzhaft gelacht. Ja. Aber ich habe wirklich oft mit verschränkten Armen da gesessen. Also ich fand mich zum Teil wirklich. Also es hat nicht Man of Steel Ausmaße angenommen. Mhm. Das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, dass Man of Steel wahrscheinlich der Superheldenfilm ist, aus dem ich wirklich beinahe mal rausgegangen wäre, wenn ich nicht irgendwie 8 Jahre auf diesen Film gewartet hätte. Weil er einfach so anderes Thema. Mhm. Also so schlimm war es nicht, dass ich gesagt habe, ich möchte bitte nach Hause. Mhm. Also er war wirklich unterhaltsam. Es gibt viele schöne Szenen, also auch dieses Zusammenspiel der Charaktere untereinander funktioniert ganz, ganz toll. Also auch dieses Dreier-Vierer-Gespann wieder Willen, Loki, Thor, Valkyrie, Hulk. Mhm. So, das funktioniert auch am Ende nochmal, auch wenn sie diesen, ich bin der Hulk, ich muss auf allem drauf rumhauen. Den Gag machen sie ein paar Mal auch zu oft. Aber Humor ist sowieso das Problem dieses Filmes. Ja. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, guckt es euch nicht an, es ist die Zeit nicht wert, aber dafür ist es einfach visuell viel zu angenehm, also gerade für Comic-Fans ist es visuell einfach viel zu angenehm und viel zu einladend, als dass man sich den nicht geben könnte, und es gibt viele witzige, verschrobene, schrullige Figuren, tolle Szenen, die gut gespielt sind, aber eben auch exakt in der gleichen Menge auch Dinge, wo ich als Comic-Fan oder vielleicht auch als Film-Fan sagen muss, sorry, da ist die Figur nicht konsequent genug erzählt, da sind Elemente drin, die auf die Figuren, wie sie da sind, nicht passen. Also eben auch Korg vielleicht als Gag für die Waititi-Fans, ihn da mit reinzubringen als eine Rolle, der einfach, das ist kein Gladiator, das ist, ich will nicht Weichling sagen, weil das ist gemein, das sagt man auch nicht. Das ist, der ist halt so, aber der geht für mich eben nicht als... Der ist so ein Gladiator wie der Willen so ein bisschen. Er ist nicht von der Person her ein Gladiator. Er wirkt vor allem nicht als eine Figur, die so lange überleben könnte in diesem Kosmos. Ja, das ist, genau. Und er sitzt da halt umringt von Leichen und vor sich hin siechenden Gladiatoren. Und ausgerechnet, er ist der Typ, der so lange überlebt hat. Ja, es ist schon ein bisschen fragwürdig. Also unabhängig davon, dass er natürlich nicht... wie in den Comics, das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Und solche solche übermaskulinen Figuren braucht es auch vielleicht gar nicht mehr. Aber er ist einfach unglaubwürdig in seiner Art. Er ist in den Comics halt wirklich so dieser Über-Alien, der alles wegboxt, und er möchte glaube ich auch eine Familie gründen, und seine Frau ist auch tot. Also der hat schon tragische Elemente auch in der Geschichte. Aber der ist eben nicht so dieser mit diesem Cockney, der ist schon tot und aber der auch nicht, oder redet ja nicht mehr. Was legst du da gerade Eier, was machst du da gerade so, ne? Genau. Nee. Also hier ist es eher so ein Survival by Accident Charakter, genau so das, dieses. Ja. Also ne, er ist eigentlich kein guter Kämpfer, aber im richtigen Moment bindet er sich die Schuhe zu, dass der Gegner über ihn stolpert und im eigenen Schwert stirbt so. Ja, genau. So eine Figur ist das so ein bisschen. Er ist nicht wirklich blöd oder sowas, aber er ist einfach kein Gladiator, er ist kein Kämpfer in dem Sinne so. Und das sind halt genau diese Elemente, die ich meine. Die einfach den, also gerade diese Figur hat mich unheimlich gestört. Nicht, weil sie nicht ist wie in den Comics, sondern weil sie in diesem Universum nicht funktionieren würde. Ja. Und was mich so ein bisschen enttäuscht ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil es eigentlich Erwartungen erfüllt hat, die ich vorher schon hatte. Aber es hat mir halt auch nicht wirklich was Neues geboten, dieser Film. Also es ist so dieses, du hast die humoristischen Aspekte, die du aus den Marvel-Superheldenfilmen kennst. Ja. Du hast die Action drin, du hast die Special Effects drin. Es ist bunter, es hat Villains drin, so das aber es ist zum Beispiel das, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber geredet, nachdem wir die Trailer gesehen haben, ich freue mich tierisch drauf, dass sie mit diesem neuen X-Men-Ding ein Horror-Genre aufmachen. Ja, ich ganz genauso. Das ist jetzt, die bedienen mit diesem bisherigen Marvel-Superhelden-Film, wobei das Genre Superhelden-Film ist ja schwierig zu definieren. Es sind Actionfilme mit Comedy-Elementen. Ja. Und es sind immer Actionfilme mit Comedy-Elementen. Und ich freue mich drauf, dass da mal was anderes kommt. Das ist exakt das, was ich auch noch anbringen wollte, dass das. Und wir werden in 2 Wochen Justice League sehen, was im Kern auch auf Jack Kirby-Figuren und Welten basieren wird, wo sie das mit dem Visuellen nicht hingekriegt haben. Aber das ist eine Diskussion, die wir führen können, wenn der Film gelaufen ist. Weil schönen Gruß an Twitter. Ich habe den Trailer kritisiert und mir wurde dann vorgeworfen, ich dürfte das nicht sagen, weil ich ja nicht den fertigen Film gesehen hätte, was ja Bullshit ist. Ich kann ja am Trailer sehen, wie Setdesign ist. Ja. Aber da reden wir in 2 Wochen dann nochmal drüber, wenn wir Justice League gesehen haben. Ich glaube, Justice League wird ein Film sein, an dem ich hart zu knabbern habe. Aber das mal vorneweg. Ich habe jetzt schon hart zu knabbern bei Justice League. Natürlich. Ich stehe total auf Aquaman, also Jason Momoa. Ich habe jetzt, du hast die Serie gesehen, ich nur abschnittsweise die Serie vom Flash, und es tut mir in der Seele weh, was sie aus dem Flash schon im Trailer gemacht haben. Das ist eine Diskussion für in 2 Wochen, aber ja. Ja, nur das schon mal vorab. Also ich werde auch mit gemischten Gefühlen da reingehen, weil ich einfach denke so, nach allem, was du mir über den Flash... Egal, wir sind ja noch bei Thor. Geht ins Kino, guckt ihn euch an. Es ist kein schlechter Film, aber er... leistet sich einfach Fehltritte, wo er nur kann. Das ist, glaube ich, so meine Kritik an dem Film. Ist einfach meiner Meinung. Also ich habe gestern schon mal gedacht, und ich habe da drin gesessen und gedacht, weil diese Phase hatte ich vor 2 Jahren, 1,5, 2 Jahren mal, wo mir plötzlich so eine Epiphanie praktisch in die Gedanken kam, wo mir auf einmal so dieser ganze Popkultur und Superheldenkram, also für einen Moment nur, das war nur so eine Sekunde, ich war sehr verwirrt davon, dieser ganze Superheldenkram so richtig auf den Sack gegangen ist. Weil ich dachte, die Filme sind immer die gleichen, gerade die Marvel-Filme, die sind gut und die sind unterhaltsam, aber irgendwie verändert sich da nichts. Ja. Und jetzt machen sie es, vertrauen sie sich und treten so komplett in den Hundehaufen rein, so ein Stück weit. Ne? Und wenn man nicht so sehr drüber nachdenkt, den Film für sich nimmt und dieses Universum, dann ist da einiges drin, was man sehen kann. Sieht man's, deswegen sage ich auch oft, Shared Universes sind scheiße. Wenn man es aber im Gesamtkonzept dieses Universums sieht, funktioniert der Film nicht. Und das ist ärgerlich. Und das hat mich gestern, Also Christopher sagte dann, und da musste ich ihm, also ich hätte ihm halt beinahe widersprochen, weil er sagte, ist einer der besseren Marvel-Filme, wo ich gesagt habe, Mittelklasse. Es ist nicht der, also bessere Marvel-Filme, das ist für mich ein Civil War, das ist für mich ein Winter Soldier, das ist für mich ein, der erste Avengers, also das sind so für mich die besten dieser Reihe. Und Doctor Strange macht ja auch schon sehr viel anders, ist vielleicht auch der mutigste Film in der visuellen Darstellung und auch so, genau, und auch so für Comic-Fans wird es ein paar Enttäuschungen geben, gibt's auch wieder viele kleine Hinweise, Hints und Cameos und kleine so Einsprenglungen, die man aus den Comics kennt. Die werden da auch ihren Spaß dran haben. Also das ist halt bei den Marvel-Filmen grundsätzlich so, die bauen da so viele kleine Gags und Hintergrundgeschichten ein, dass du einfach Spaß hast. Dann auch so dieses Zusammenspiel, also dass am Anfang Doctor Strange da mit reingebracht wird, nur um irgendwie diese Post-Credit-Szenen vom letzten Mal zu rechtfertigen. Nach dem Motto, ja, die sind doch aufeinander getroffen, jetzt taucht die Figur, aber die ist nach einer Viertelstunde ist Doctor Strange nicht mehr zu sehen. Ich hätte mir gewünscht, er wäre mitgekommen. Ja. Und dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das als Aspekt dessen, weil er fehlt, also den hätte ich als vierten Superhelden in dem Film noch richtig gefeiert. Ja. Also das hatte ich auch gedacht, ich dachte, er ist länger dabei, aber ist er auch nicht. Ne? Nee. Weil es auch so ein schönes Kontrastpaar ist, finde ich, irgendwie Thor und Strange. Und Strange ist ja auch so ein richtiges Arschloch, ein arroganter. Genau. Und das ist halt auch so, das hätte gut gepasst als Gegengewicht zu den anderen beiden. Ja. Aber gut, ich glaube, wir werden gerade auch sehr lang und haben eigentlich auch, alles gesagt. Ja. Kann man gucken, ist kein Totalausfall, aber der Film greift für mich einfach zu oft komplett daneben. Das ist leider für mich so die Bottomline. Sie machen von allem, glaube ich, zu viel. Ja. Ja. Gut, wie gesagt, wir hören uns also vom Film-Podcast in 2 Wochen wieder, da wo wir Justice League besprechen werden. Am 11.11. ist, glaube ich, der 11.11., ne? Kann man uns live hören. Ja. Also dich in deinem Podcast, mich in meinem. Und zwar am Raucherbalkon Night of the Pods oder Night of the Pods am Tag, Nummer 5. Informationen gibt's auf raucherbalkon.de unter dem Link NOTP. Da könnt ihr euch reinklicken. Wir sind, ich glaube, wenn das so kommt, wie wir es uns eingetragen haben, wir sind ungefähr um 16 Uhr. Beobachtet aber bitte mal den Nerd Nerd Nerd Podcast Twitter-Account oder den Blog. Da mache ich bestimmt noch mal einen Blogpost, wenn ich meine Uhrzeit zugeteilt bekomme und du bist dann, glaubt, in einem halben Stunden-Slot danach. Genau. Na, da könnt ihr uns dann nochmal hören. Und ich weiß noch nicht, was ich mache, aber oder was wir machen, keine Ahnung, können wir dann aber sehen. Da hört ihr uns live. Ihr kriegt dann aber einen Tag später die Sendung auch im Feed, wenn ihr sie nicht live hören konntet. Die lade ich dann auch hier in den Feed rein. Das ist dann auch die Folge für den 11.11., für die 12.11. Und am jetzt kommenden Sonntag gibt's nichts, weil ich heute eine Sendung gekriegt habe. Und wie gesagt, wir hören uns dann Mitte des Monats wieder, wenn wir Justice League überlebt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Salty, overbumpy, kind of hulky superhero. Hot to twisted and electrically transistored superhero. And exotically erotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Superpowered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to Viking superhero. I'm dingin' real, swingin' shield, flingin' superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. An dieser Stelle Pinkelpause rausschneiden.